Mitteilung 2. Habt ihr Lust auf Tischtennisferien? Der Süddeutsche Tischtennisclub bietet in den Osterferien, also im April, eine Trainingswoche für Schülerinnen und Schüler an, die gern Tischtennis spielen. Die Trainingswoche findet in einem Jugendferiendorf in der Nähe von München statt. Dort erwartet euch eine Tischtennishalle mit 6 Tischen und eine große Sporthalle. Bei schönem Wetter könnt ihr natürlich auch draußen spielen. Es gibt 4 Tischtennisplätze im Freien. Das Tischtennistraining findet jeden Tag 2-mal statt. Und wenn ihr mal etwas anderes als Tischtennis machen wollt, gibt es noch viele interessante Angebote, zum Beispiel 2 Fußballplätze. Abends gibt es ein Freizeitprogramm mit Disco oder Videofilmen. Außerdem könnt ihr ins neue Schwimmbad direkt im Feriendorf gehen. Der Eintritt ist natürlich frei für euch. Ihr schlaft zusammen in einem Haus in 3 Bettzimmern mit Dusche und Toilette. Die Trainingswoche findet vom 8. bis 15. April statt und kostet 140 Euro. Achtung, nur 20 Schüler können teilnehmen. Weitere Informationen bekommt ihr bei eurem Sportlehrer. Viel Spaß!